Kapitel 4, Übung A36. Hören Sie den Dialog und entscheiden Sie, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Universität Bremen. Ja, guten Tag, Maria Ogrimow hier. Ich möchte ab September Betriebswirtschaft studieren. Moment bitte, ich verbinde Sie mit dem Sekretariat. Salze? Ja, guten Tag, Maria Ogrimow hier. Ich möchte ab September in Bremen Betriebswirtschaft studieren und ich hätte gern noch ein paar Informationen. Haben Sie sich schon im Internet vorinformiert? Wir haben dort sehr ausführliche Informationen für Studienbewerber. Ja, natürlich. Die Informationen im Internet habe ich alle gelesen. Aber mir ist zum Beispiel noch nicht ganz klar, ob ich eine Sprachprüfung machen muss oder ob es auch reicht, dass ich Deutsch als Abiturfach hatte. Sind Sie Deutsche? Haben Sie Deutsch als Muttersprache? Nein, ich bin Russin. Ich wohne in Moskau. Nein, dann reicht das nicht. Sie müssen hier bei uns einen Sprachtest ablegen und Ihre Deutschkenntnisse nachweisen. Wenn Sie das kleine deutsche Sprachdiplom oder die zentrale Oberstufenprüfung vom Goethe-Institut haben, sind Sie von der sprachlichen Zulassungsprüfung befreit. Es reicht auch die Prüfung Test DAF Niveau 4. Wo kann ich diese Prüfungen ablegen? Hier in Moskau? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Moskau ein Goethe-Institut gibt. Einzelheiten dazu kann ich Ihnen aber nicht sagen. Da rufen Sie vielleicht besser direkt das Goethe-Institut in Moskau an. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, dann legen Sie bitte Ihren Bewerbungsunterlagen eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses bei. Und dann hätte ich noch eine Frage wegen der Unterkunft. Gibt es ein Wohnheim für Studenten? Ja, es gibt mehrere Studentenwohnheime. Sobald Sie einen Studienplatz bei uns haben, werden Ihnen alle Unterlagen für das Wohnheim automatisch zugeschickt. Wie viel kostet ein Zimmer im Studentenwohnheim ungefähr im Monat? Sie müssen sicher mit 200 € monatlich rechnen. Oh, das ist teuer. Kann man auch billiger wohnen? Sie können sich hier vor Ort gerne umschauen. Manchmal ist es billiger, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Da teilen sich Studenten die Miete für eine Wohnung. Aber das müssen Sie dann sehen, wenn Sie hier sind. Ich kann Ihnen am Telefon dazu auch nicht mehr sagen. Und Studiengebühren? Muss ich für das Studium auch etwas zahlen? Nein, Studiengebühren erheben wir noch nicht. Wann läuft die Bewerbungsfrist ab? Sie haben bis zum 15. Juli Zeit, sich zu bewerben. Und wissen Sie vielleicht, wann ich erfahre, ob ich angenommen bin? Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Das liegt bei den Fachbereichen. Und das hängt auch immer von der Anzahl der Bewerber ab. Vielen Dank für die Auskunft. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören.